Deutschlandfunk. Zwei Uhr, die Nachrichten. Die Tarifparteien des Baugewerbes haben nach 14-stündigen Verhandlungen in Grafenbruch bei Frankfurt am Main eine Teillösung erzielt. Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich in der Nacht auf Eckwerte für eine Nachfolgeregelung des gestrichenen Schlechtwettergeldes. Danach sollen Arbeitszeitkonten eingerichtet werden, auf denen die Beschäftigten bis zu 150 Stunden ansparen können, um witterungsbedingte Arbeitsausfälle abzudecken. Die Unternehmen verpflichten sich im Gegenzug, unabhängig von der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit, regelmäßige Monatslöhne zu zahlen. In der Frage der Lohnerhöhung sowie des von den Arbeitgebern gekündigten 13. Monatseinkommens sind die Verhandlungen dagegen gescheitert. Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist Günther Jansen und bis 3 Uhr geht es weiter um Tremolo-Effekte. Eben zu Beginn dieser zweiten Stunde der größte Hit von Tommy James and the Shondells aus dem Jahr 1969, Crimson and Clover. Da war nicht nur Gitarrentremolo zu hören, sondern auch Gesang mit eben diesem schnellen, laut-leise-Effekt. erreicht wurde das, indem man einfach den normalen Gesang über einen Gitarrenverstärker mit Tremolo-Einstellung geschickt hatte und dann zurück ins Mischpult. Gerade zu der Hochzeit der psychedelischen Popmusik, 67 bis 69, wurde ja viel mit dem Sound experimentiert, auch mit Gesang. Gesang über Leslie, über Phaser, Wawa oder eben Tremolo, unser Soundcheck-Thema heute. Gleich noch ein Hit aus den 60ern, ebenso Tremolo geprägt, The Smoke, My Friend Jack. My friend Jack eats sugar lump. Sugar man has got a care. He's been traveling everywhere. Been on a voyage across an ocean. Heard the sweet sound of his emotion. He's seen the hawk fly high to hail the setting sun. My friend Jack eats sugar lump. My friend Jack eats sugar lump. Sugar man hasn't got a care. He's been traveling everywhere. He's seen the people and the sea and the bright lights. The love of free. He's followed dusty tracks. Eating sugar cane in Cuba, tried to grow it in Japan. On the West Coast, he's real famous. Kids will call him Sugar Man. My friend Jack eats sugar lump. My friend Jack eats sugar lump. Sugar Man hasn't got a care. He's been traveling everywhere. Been on a voyage across an ocean. Heard the sweet sound of his emotion. He's seen the hawk fly to hail the setting sun. Jack eats sugar lump. My friend Jack eats sugar lump. Sugar man hasn't got a care. He's been traveling everywhere. We'll be right back. Zwei Stücke aus der Zeit Mitte der 60er Jahre, nach My Friend Jack von den Smoke, eben She's Fine, She's Mine von den Pretty Things. Ein Stück von geschrieben von Alice McDaniel, den wir aber besser kennen als Bo Diddley. Der hat nicht nur den berühmten synkopierten Bo Diddley-Rhythmus erfunden, sondern auch schon früh in den 50er Jahren mit dem Sound der E-Gitarre gearbeitet, hat Tremolo und Vibrato in sein Gitarrenspiel integriert. Das ist ja nicht immer hundertprozentig zu unterscheiden. War es Tremolo, also ganz schnell laut und leise, oder Vibrato? Das ist die schnelle, geringe Veränderung der Tonhöhe. Bei einigen Gitarrenverstärkern gibt es Umschalter von Tremolo auf Vibrato. Bo Diddley hat sicherlich alles ausprobiert, aber beim Stück gleich, Crackin' Up, ist es wohl doch eher ein automatischer Vibrato-Effekt. Das eiert dann ein bisschen mehr, eben durch das leichte Hoch-Runter des Tons, das doch ein bisschen anders klingt als das leichte Laut-Leise. Bo Diddley, Crackin' Up. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going, we better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going, we better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going, we better stop. Children, what's that sound? Das war auch so ein Stück, das vom ersten Ton an erkennbar ist, eben durch den Tremolo-Effekt, mit dem die Flageolett-Töne der E-Gitarre versehen werden, beziehungsweise wurden. Buffalo Springfield, Mitte der 60er, die Gruppe von Stephen Stills und Neil Young mit For What It's Worth. Gerade der Anfang des Stückes ist ja schon mehrfach von Hip-Hop-Kombos gesampelt und geloopt worden, das heißt digital abgespeichert, beziehungsweise als Endlosschleife dann unterlegt unter Rap. Ich denke, gerade weil er so prägnant unterscheidbar klingt. Ich habe vorhin schon mal auf den, ja, ich nenne es einfach psychedelischen Faktor hingewiesen. Neue Formen und Klänge Mitte bis Ende der 60er Jahre. Experimente nicht nur mit Drogen, sondern auch mit Sounds. Und da kommt auch Tremolo wieder mit ins Spiel. Iron Butterfly hier mit ihrem Soul Experience. Yourself and ever little. Don't bother painting your face. Tomorrow it may rain and colors run. Better it quench the flower's thirst. Don't be afraid to live a little. Don't be afraid of the people that belittle our love. I'm bigger they come, the larger her hand, till no one understands why for so long she's been gone. Well, I stood very still by her windowsill, and I wondered for those I love still. I cried in my mind when I stand behind the beauty that grows in her eyes. But she was long gone, long, long Iron Butterfly 1969, eben die Shaman anno 1987, also noch vor ihrer Hinwendung zur modernen elektronischen Tanzmusik, von einem Sampler mit lauter Syd Barrett-Stücken, das eben war Long Gone. Zur Erinnerung, Syd Barrett war der kreative Kopf der frühen Pink Floyd, er selbst damals ein großer Form- und Klangerneuerer, bis er schon bald nicht mehr zurechtkam mit sich und seinen Mitspielern bzw. dem Druck als öffentlicher Popstar. Aber zurück zum Tremolo. Es ist ja auch eine Art Scheinaktivität. Der Gitarrist spielt eine Saite oder einen Akkord und der Klang verändert sich, ohne dass der Spieler etwas dazu tut, außer die Saiten niedergedrückt zu halten. Man kann also Tremolo auch als günstigen Effekt für Nicht-Virtuosen ansehen. Man braucht weniger zu spielen und hört doch ständig automatisch andere Sachen dazu. Bewegung trotz Stillstand, wie ein ruhig daliegender See, bei dem man aber doch stets kleine Wellen unterscheiden kann. Hier ist Lisa Germano. Weird. Lisa Germano aus den USA waren das die englischen Spectrum Anfang der 90er. Lord, I don't even know my name. Spectrum war die Band von Sonic Boom alias Peter Kember nach dem Split von Spaceman 3. Die sorgten Mitte, Ende der 80er Jahre für die Wiederbelebung von Spielarten aus der psychedelischen Hippie-Ära. Lange, hypnotische, ausufernde Improvisationen, wie sie Anfang der 70er ja auch von deutschen Krautrock-Bands gepflegt wurden, die ja im Moment wieder so in Mode kommen. Neben Sonic Boom gehörte Jason Pierce zum Kern der Spaceman 3 und der gründete als Nachfolgeband Spiritualized. Allen Gruppen ist der Tremolo-Effekt wohl vertraut. Bei Spectrum eben überlagerten sich gleich mehrere Instrumente mit verschiedenen Tremolo-Einstellungen oder Geschwindigkeiten. Bei Spiritualized jetzt liegt der Effekt nur auf den Gitarrenakkorden. Thank you. wurde bis 200 gezählt. 200 Bars aus dem ersten Spiritualized-Album Laser Guided Melodies. Ein neues soll übrigens bald Ende Mai folgen. Das Kapitel Gitarre und Tremolo in allen möglichen Variationen haben wir damit abgeschlossen. Bis zum Schluss folgen jetzt noch drei Stücke mit Tremolo-Effekten auf Tasteninstrumenten. Zweimal modern elektronisch, aber zunächst nochmal tief aus den 60ern ein Bob Dylan-Lied It's All Over Now Baby Blue in der berühmten Version von Them, seinerzeit mit Leadsänger Van Morrison. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, baby, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling in over you. Leave your stepping stones behind. There's something that calls for you. Forget the debt you've left. That will not follow you. Your lover who has just walked through the door has taken off his blankets from the floor. The carpet too is folding over you. And it's all over now, baby blue. While striking all the match, yeah, ghost driving you, ghost driving you. Over now, baby blue. Yeah, yeah, yeah. It's all over, it's all over now, baby blue. It's all over now, oh yeah. It's all over now. Yeah. Wir haben in diesem Soundcheck einige ältere Sachen gehört. Das heißt aber nicht, dass Tremolo-Effekte heute weniger vorkämen als früher. Nur eben auch anders. Also nicht mehr nur als analoger Effekt auf Gitarre oder Piano, sondern im Zuge digitaler Aufnahmeverfahren, wie man Tremolo mithilfe der Computer-Software programmieren kann. Genauso wie Tonhöhe, Dauer, Rhythmik etc. Eben bei Stefan Hantel alias Chantel, einem DJ, Produzenten, Computertüftler aus Frankfurt, kommen dann auch noch Echos dazu, die ja ebenfalls den Eindruck von laut-leise vermitteln, also digitale Mischformen, die Tremolo suggerieren, wie auch bei Sensorama, ebenfalls aus Frankfurt, bis zum Schluss der heutigen Sendung. Da werden auch noch Frequenzen moduliert und andere Dinge digital angestellt, aber es passt zum Thema ganz schnell laut und leise der Soundcheck zu Tremolo-Effekten. Und wie immer bei solchen Sendungen fallen einem zu den gespielten 25 Stücken gleich noch viele weitere ein. Ich habe versucht, mich aus möglichst unterschiedlichen musikalischen Ecken zu bedienen. Von Duane Eddy bis zur heutigen Elektronik, von Tommy James bis Blur. Und ganz am Ende noch die Herkunft des Wortes Tremolo, wie so vieles in der musikalischen Fachsprache auch aus dem Italienischen, wo es etwa zitternd, bebend bedeutet. Aber das wissen wir nach diesen zwei Stunden ja längst. Ich heiße Günther Jansen und wünsche eine gute Nacht. Thank you.